Well, thank you for coming tonight. Danke, dass ihr heute gekommen seid. Let's turn in our Bibles to John chapter 12, verse 24. Schlagen wir Johannes Kapitel 12, Vers 24 auf. We want to continue tonight with our core values. Wir möchten heute weitersprechen über unsere Schlüsselverse, Schlüsselwerte. We didn't announce it on Sunday. Wir haben das am Sonntag nicht angekündigt. We're going to continue with it anyway. Aber wir werden trotzdem damit weitermachen. I need another music stand here. Wait a second. Okay, John chapter 12. Johannes Kapitel 12. Verse 24. Vers 24. Verse 23. Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." Vers 23. Jesus aber antwortet ihnen und spricht, "Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde." I tell you the truth, unless a corn of wheat falls to the ground and dies. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, it remains alone. Bleibt es allein. A single seed. Ein einzelnes Korn. But if it dies, it produces many seeds. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. The man who loves his life will lose it. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. While the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Whoever serves me must follow me. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. And where I am, my servant also will be. Und wo ich bin, dann wird auch mein Diener sein. My Father will honor the one who serves me. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. I want to talk about a second value. Ich möchte über einen zweiten Wert sprechen. The first one we talked about was flexibility. Der erste Wert, über den wir gesprochen haben, das war die Flexibilität. The ninth beatitude. Die neunte Seligpreisung. Where's the eighth? Blessed are the flexible. Gesegnet, glückselig sind die Flexiblen. For they shall not be broken. Denn sie werden nicht zerbrochen werden. Flexibility is the willingness to give way. Flexibilität ist die Bereitschaft nachzugeben. I'm going to give up something. Ich werde etwas aufgeben. I was planned in a schedule, but it's not working, so I'm going to give up and let something else come in. Es wäre eigentlich geplant gewesen, dass ich etwas mache, aber ich gebe das auf und lasse jemand anderen drankommen. Sandy Patty's here tonight. We didn't expect her. Sandy Patty ist heute hier. Wir haben sie Chris nicht erwartet. Chris Tomlin just walked in. Oder Chris Tomlin ist gerade hereingekommen. We're going to ask if you can be flexible and let him sing instead of you tonight. Wir werden dich also bitten, flexibel zu sein und ihn statt dir singen zu lassen. Flexibility is you're losing something. Flexibilität heißt, dass du etwas verlierst. But you're willing to lose for the sake of everyone gaining something else. Aber du bist bereit, etwas zu verlieren, damit alle anderen etwas gewinnen können. And spontaneity. Und Spontanität. The readiness to give something when something is lacking. Die Bereitschaft, etwas zu geben, wenn etwas fehlt. To step out in faith. Einen Glaubensschritt zu tun. Chris Tomlin's not here, and neither do we have a singer. Can you sing? Chris Tomlin ist nicht hier, und wir haben auch sonst keinen Sänger. Kannst du singen? By faith. In Glauben. If the Lord helps me. Wenn der Herr mir hilft. Okay. Tonight we're going to talk about uniqueness. Heute möchten wir über die Einzigartigkeit sprechen. We value uniqueness. Wir bewerten die Einzigartigkeit sehr hoch. We were throwing this around in the office yesterday. Wir haben im Büro gestern darüber diskutiert. Pastor Matt, Pastor Mike. Pastor Matt, Pastor my Mike. My wife, Beata, meine Frau, Linda. Beata, Linda. Just throwing it around. Why do we value uniqueness? Warum ist uns die Einzigartigkeit so wichtig? This thought came to me when I was in Southern California. Dieser Gedanke ist mir in Südkalifornien gekommen. Because as I was visiting these wonderful churches. Als ich diese wunderbaren Gemeinden besucht habe, these dynamic, effective churches and not only reaching people, diese dynamischen und effektiven Gemeinden, die nicht nur Menschen erreichen, but maturing the people in their church, sondern wo die Menschen in ihrer Gemeinde auch reif werden, and producing a healthy church, und die eine gesunde Gemeinde hervorbringen, that is impacting the culture. Die eine Auswirkung hat auf die ganze and Kultur. As I visited the different ones, und ich habe da verschiedene Gemeinden besucht. Saddleback, Saddleback, the Mariners, Rock Harbor, und Rock Harbor, Calvary Chapel, und Calvary Chapel, East Lake Church, und East Lake Church, The Crossing, und The Crossing. These are all great churches. Das sind alles großartige Gemeinden. One thing came to mind more than anything. Und da ist mir eines mehr aufgefallen als alles they andere. Are all similar, sie sind alle ähnlich in one way, auf eine gewisse Art und Weise, but they are all unique. Aber gleichzeitig sind sie alle einzigartig. And it just struck me that, wow, they are all effective. Und das hat mich so betroffen gemacht. Sie sind alle effektiv. They're all preaching the gospel. Sie predigen alle das Evangelium. They all have worship. Sie haben alle they die Anbetung. All have all the necessities. Sie haben alles Notwendige. All the non-negotiables. Alles, was unerlässlich ist. And yet they are all unique. Aber trotzdem sind sie alle einzigartig. And it just filled me with this, yes, and we are unique. Und ich habe mir gedacht, ja, und wir sind auch einzigartig. And God has called us to be unique. Und Gott hat uns dazu berufen, einzigartig zu Abraham sein. Was a unique person. Abraham war ein einzigartiger Mensch. There'll never be another Abraham. Es wird keinen zweiten Abraham geben. Never be another Noah. Es wird niemals einen zweiten Noah never geben. Be another Moses or Elijah. Auch keinen zweiten Moses oder Elias. Everyone is unique. Jeder ist einzigartig. And for you know, for those who have children, you know better than I do. Und diejenigen, die Kinder haben, die wissen das besser als ich. You have 4, 5, 6 kids in your family. Du hast 4, 5, 6 Kinder in deiner Familie. And they're all similar, and yet they're all unique. Sie sind alle ähnlich, aber trotzdem sind sie alle einzigartig. They all have ears and a face and eyes and hair. Sie haben alle Ohren, ein Gesicht und Haare. You know, we had 3 boys in our family. Wir hatten waren 3 Buben in unserer Familie. And somehow we all look the same. Und irgendwie haben wir alle ähnlich ausgeschaut. And we all look different. Aber trotzdem alle unterschiedlich. I always say to my younger brother, it's amazing. Ich habe immer zu meinem jüngeren Bruder gesagt, how the both of us can be so handsome and look so different. Es ist so erstaunlich, dass wir beide so fesch sind und trotzdem ganz anders ausschauen können. From the same father. Vom selben Vater. I just want to tease him. I have a great brother. Ich habe einen großartigen Bruder. I gotta call him. Remind me to call my brother. Und erinnere ich mich daran, and, dass ich ihn anrufe. You know, there's similarities, but there's uniqueness. Es gibt Ähnlichkeiten, aber trotzdem diese Einzigartigkeit. And you know, I was with Dr. Long for lunch on Sunday. Am Sonntag habe ich mit Dr. Long Mittagessen gegessen. And I mentioned to him that someone after church had asked where he was from. Und ich habe ihm gegenüber erwähnt, dass nach der Gemeinde jemand gefragt hat, wo her ist. And I said, yeah, I told the guy you were from West Virginia. Und ich habe ihm gesagt, ich habe dem gesagt, dass du aus West Virginia and he kommst. Just about choked on his food. Und er war fast erstickt an seinem Essen. He said, I'm not from West Virginia. Und er hat gesagt, ich bin nicht aus West Virginia. I'm from North Carolina. Ich bin aus North Carolina. I said, is there a difference? Und ich habe gesagt, ist das ein Unterschied? Is there a difference? Ist das ein Unterschied? He was like so upset. Er hat sich wirklich aufgeregt. But laughing, you know. Aber er hat gelacht. There's similarities, but there's uniqueness. Es gibt Ähnlichkeiten, aber trotzdem Einzigartigkeit. I mean, is there a difference between a Japanese and a Korean? Gibt es einen Unterschied zwischen einem Japaner und einem Koreaner? A Finn and a Swede? Einem Finnen und einem Czech Schweden? And a Slovak? Einem Tschechen und einem Slowaken? A Serb and a Croatian? Einem Serben und einem Kroaten? A German and an Austrian? Einem Deutschen und einem Österreicher? An Italian and a Greek? Einem Italiener und einem Griechen? What's the difference? Was ist der Unterschied? All the olive oil comes from down there. How about an Iraqi and an Iranian? Die ganze Unterwelt kommt von daher, oder die Iraker und die Iraner. So difference is there? Ist da ein Unterschied? How about between the Palestinians and the Jews? I mean, oder zwischen den Israelis und den Palästinensern? Any difference? Gibt es da einen Unterschied? A lot of difference. Da gibt es sehr große Everybody Unterschiede. Is unique. Jeder as a person, einzigartig als Mensch, als every, Person. Every nation is unique. Jede Nation ist einzigartig. And every church is unique. Und jede Gemeinde ist einzigartig. And I want to bring out this why and what makes us and what can enhance our uniqueness. Und ich möchte aufzeigen, was unsere Einzigartigkeit ausmacht und was sie noch fördern kann. There's an interesting verse in Hebrews 11. If you turn there with me. Gibt einen interessanten Vers in Hebräer 11. About uniqueness. Über die Einzigartigkeit. Speaks about Abraham. Das ist die Rede von Abraham. In verse 17. In Vers 17. By faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaac dargebracht. He who had received the promises was about to sacrifice his one and only son. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar. Did Abraham have only one son? Hatte Abraham nur einen Sohn? No. Nein. He had two sons. Er hatte zwei Söhne. Why does it say his only son? Warum steht hier sein einziger Sohn? Because it's the same word that describes Jesus in John chapter 1. Weil das dasselbe Wort ist, das Jesus in Johannes Kapitel 1 beschreibt. Verse 14. That the word became flesh and dwelt among us. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. It speaks of Jesus as the only begotten Son. Und da ist die Rede von Jesus als dem eingeborenen Sohn. But the word speaks of uniqueness. Aber dieses Wort vermittelt Einzigartigkeit. Abraham offered his unique son. Abraham opferte seinen einzigartigen Sohn. Monogenes. Monogenes. One gender. One kind, Geschlecht einzigartig, can be one child, das kann ein Kind, but it means one of a kind. Das bedeutet jemand einzigartiger. One kind. Einzigartig. And that's what the word unique means. One of a kind. Das bedeutet eben dieses Wort einzigartig, dass es nur einen davon gibt. And each of us are one of a kind. Und wir alle sind einzigartig. Even when you have identical twins, selbst wenn du zweige Zwillingen bist. They are not identical. Sie sind trotzdem nicht völlig gleich. Their personality will be different. Ihre Persönlichkeit ist unterschiedlich. Their education will be different. The way they perceive life will be different. Ihre Ausbildung, ihre Weltanschauung. I was walking down the street and I saw someone who looked very similar to my friend who had died. Ich bin einmal die Straße entlang gegangen und da habe ich jemanden gesehen, der meinem Freund sehr ähnlich geschaut hat, der gestorben ist. What are the chances of me walking up to him and just saying, can you look so much like my friend. Are you my friend? Can you be my friend? Wie wäre es, wenn ich zu ihm hinginge und sagen würde, Sie schauen meinem Freund so ähnlich. Möchten Sie mein Freund sein? Können Sie mein Freund sein? Was? Who are you? Wer sind Sie? Look, you look so much like my friend. Sie schauen meinem Freund and so I really miss the guy. Und ich vermisse ihn sehr. Maybe by chance you are like very much like him. Vielleicht sind Sie zufällig ziemlich ähnlich, so wie er. No chance. Das ist, die Wahrscheinlichkeit no besteht chance. Nicht. Keine Chance. Everybody is unique. Jeder ist einzigartig. And my friend, when he died, my friend is in heaven and he's gone. Mein Freund, als er starb, er ist jetzt im Himmel und er ist weg. Nobody replaces him. Niemand kann ihn ersetzen. Every church is unique. Und jede Gemeinde ist einzigartig. Every person is unique. Jede Person ist einzigartig. And it's interesting what will make us more and more unique. Und was wird uns noch einzigartiger machen? Is what? Was ist das? What makes a child unique? Was macht ein Kind einzigartig? And what makes some children very ununique? Und was macht manche Kinder so, dass sie sind wie andere? Let me get two pieces of paper. Look at these two white pieces of paper. Schaut euch diese zwei weißen Blätter Papier an. They're very, very similar. Sie sind sehr, sehr ähnlich. Like identical. Fast identisch. What will make them unique from each other? Aber was macht sie einzigartig in Bezug aufeinander? But exposure to something. Wenn sie etwas ausgesetzt werden. Give this sheet of paper to a kid over there with some colors. Gib dieses Blatt Papier einem Kind mit Buntstiften. And give this piece of paper to another kid with colors. Und gib dieses Papier einem anderen Kind, das auch Farben give hat. Give them each one color. Und gib jedem einen Farbstift. Or what if we gave them each 25 colors. Oder was wäre, wenn wir jedem 25 Farben geben würden? We said, do anything you want to that page. Und wir würden ihm sagen, zeichne, was du willst auf dieses what Blatt. What would cause these to be more and more and more unique? Und was würde dazu führen, dass diese Blätter jetzt immer einzigartiger werden? Giving each kid a black crayon? Wenn ich jedem Kind eine schwarze Farbe gebe? Or giving each kid a whole box of crayons. Oder wenn ich dem Kind einen ganzen Farbkasten gebe. Give each kid a box of crayons and each one of these will become so different than from each other. Gib jedem Kind unterschiedliche Farben und jedes Blatt wird so unterschiedlich werden. My last 2 minutes in Saddleback. Meine letzten 2 Minuten in Saddleback. Up at the church, I went to the church office. Ich war damals im Gemeindeoffice, im Büro, we went mit to meiner pick up Frau. Some stuff for the Latinos. Und wir wollten Sachen für die Latinos mitnehmen. Saddleback is awesome. They gave us anything we wanted. Saddleback, die Leute sind dort wirklich toll. Sie haben uns alles gegeben, was wir wollten, gratis. And they said, you can do anything you want with this. Und sie haben gesagt, ihr könnt alles damit machen, was ihr wollt. Ihr könnt das so oft kopieren, wie ihr wollt. Anything you want with our material, you have full permission. Ihr habt unsere völlige Erlaubnis, dass ihr alles machen könnt mit diesem Material, was ihr möchtet. As long as you don't make money on it. Außer Geld verdienen damit. Said, wow. So we were picking up the material. Wir haben also dieses Material abgeholt. And that day we were leaving for Austria. Und an diesem Tag sind wir nach Österreich zurückgefahren. That night we were going to leave also am early Abend. In the morning for the airport. Also in der ganz zeitig in der Früh mussten wir zum Flughafen. Last couple minutes there. Und das waren unsere letzten paar Minuten and dort. Suddenly the secretary says to me, oh, there's Rick Warren. Und plötzlich sagt die Sekretärin zu mir, da ist Rick Warren. I said, where? Und ich sag, wo? Just walked by. Er ist gerade vorbeigekommen. I said, I'll be right back. Ich komme sofort wieder. So I went and kind of looked where he went and also I ich saw bin where hingegangen und bin ihm nachgegangen und habe gesehen, wo gestanden called ist. Called Mary over and we went over. Und ich habe meine Mary gerufen und wir sind zu ihm gegangen. Waited a couple of minutes and then we met him. We spoke with him for about 10 minutes. Und haben ein paar Minuten gewartet und dann haben wir ihn persönlich kennengelernt und haben and, ein paar Minuten mit really, ihm gesprochen. It was really a blessing from the Lord. Das war wirklich ein Segen vom Herrn. And then he asked if he could pray for us. Und dann hat er gefragt, ob er für uns beten and kann. Something that he mentioned in the prayer und etwas, was er in diesem Gebet erwähnt is hat, the key to being unique. Ist der Schlüssel zur Einzigartigkeit. He said, Lord, I pray, er sagte, Herr, ich bete, that Rob, dass Rob will always continue to learn. Immer nie aufhört zu lernen. Always continue to learn. Dass er nie aufhört zu lernen. Our uniqueness, unsere Einzigartigkeit, we are only as unique, wir sind nur so einzigartig, as we are exposed to diversity. Wie wir uns der Unterschiedlichkeit aussetzen. Can we see that? Können wir das sehen? Give a kid one crayon, gib einem Kind einen Farbstift and tell him to be unique. Und sag ihm, es soll etwas Einzigartiges give him machen. A box of crayons, aber gib ihm eine ganze Schachtel and mit Farbstiften tell him to be unique. Und dann sag ihm, mach was Einzigartiges. Then you will see the difference between the two. Und dann wirst du den Unterschied zwischen den beiden though sehen. They are very similar, they're both painting a picture. Obwohl sie ziemlich ähnlich sind und obwohl beide ein Bild malen, we're gonna frame them both. Wir werden beide einrahmen. We're gonna hang them both in the wir werden church. Beide in der Gemeinde aufhängen. We're gonna be proud of them both. Wir werden auf beide stolz sein. They're gonna sign them both. Und sie werden sie alle zwei unterschreiben. Und wir werden beide allen anderen herzeigen. But the uniqueness of each child will be expressed. Aber die Einzigartigkeit jeden einzelnen Kindes more perfectly, wird vollkommener zum Ausdruck kommen, wenn sie Verschiedenartigkeit ausgesetzt sind. And this is what I want to bring out tonight. Und das möchte ich heute zeigen. That God has called our church to be unique. Gott hat unsere Gemeinde dazu berufen, einzigartig zu sein. God has called every church to be unique. Gott hat jede einzelne Gemeinde dazu berufen, einzigartig one of a zu kind. Sein. Wo es, dass es keine andere gibt, so wie there'll sie. Never be another CEG at Lebgasse. Es wird niemals eine andere CEG in der Lebgasse never. Geben. We are unique. Niemals, wir sind einzigartig. And God wants us to find out who He's created us to be. Und Gott möchte, dass wir herausfinden, wozu er uns geschaffen hat, als wer uns geschaffen hat. There are no two countries in the world that look the same. Es gibt keine zwei Länder auf der Welt, die gleich aussehen. Countries are not perfect squares with absolutely equal geographical whatever boundaries. Länder sind nicht vollkommene Quadrate mit gleich langen Grenzen oder Seiten. Could you imagine if North America was a perfect square? Könntet ihr euch vorstellen, wenn Nordamerika ein vollkommenes and South America Quadrat was a perfect wäre, square. Oder auch Südamerika? And Europe was a perfect square. Oder wenn auch Europa ein Quadrat wäre. And there were five continents that were absolutely the same. They were perfect squares. Und es würde fünf Kontinente geben, die völlig gleich sind und die alle Quadrate wären. With 49 countries in each square. Und in jedem Quadrat wären 49 Länder. Such a boring planet to live on. Die Welt wäre dann todlangweilig. Every church is unique. Jede Gemeinde ist einzigartig. And one thing I learned, and I just want to encourage us in this. Und etwas, was ich gelernt habe, und ich möchte uns darin ermutigen. That the more we expose ourselves. Je mehr wir uns aussetzen. Dynamic, effective ministries. Dynamischen und effektiven Diensten aussetzen und sie erfahren. The more unique we will become. Desto einzigartiger werden wir werden. The more beautiful we will become as a church. Desto schöner wird unsere Gemeinde werden. Think of like a musician. Stellt euch einen Musiker vor. And you see that, and you think, why is this guy so unique? Und du fragst dich, warum ist dieser Typ so einzigartig? Like, what is it about you? Was hat der Besonderes an sich? Tell us your story. Erzähl uns deine Geschichte. Well, my parents were professional classical musicians from Poland. Meine Eltern waren Profimusiker und sie haben klassische Musik gemacht in Polen. And then we moved to Nashville. Und was ist dann passiert? Wir sind nach Nashville gezogen. And I took up jazz. All right. Und da habe ich mit Jazz begonnen. So you got a Polish classical background, and now you got jazz mixing. And then I went into rock music for a while. Also, du bist aus Polen und du bist in der klassischen Musik aufgewachsen. Mixed that und with dann the person's kam Jazz dazu und dann Rock. Und dazu kommt noch deine Persönlichkeit. And you have this very, very unique person. Und dann entsteht daraus entsteht dann diese ganz einzigartige Person. Why? Because of a diversity. Warum? Wegen Verschiedenheit. Each of the churches that I visited. Jede Gemeinde, die ich besucht habe. There was just something I loved about it. I loved all of them, but there was something that struck me about each one. Und alle haben mir wunderbar gefallen, aber an jeder war etwas dran, was mir wirklich außerordentlich gut gefallen hat. As we glean, und wenn wir uns was abschauen, as a church, als Gemeinde von like, anderen. You know, Pastor Jeff was here from Indonesia. Pastor Jeff war hier aus Indonesien. I heard his message on the internet. Ich habe seine Botschaft auf dem Internet gehört. What a message. Was für eine tolle Botschaft. What a crayon on the page. Was für ein Farbstift auf dem Blatt Papier. What a portion to add to who we are. Was für ein Anteil, den wir dazu hinzufügen können, zu dem, was wir sind. For us to see life from his perspective. Wenn wir das Leben von seiner Warte aus betrachten können. And then to have our Latinos. Und dann unsere Latinos, you dass wir sie haben. Filipinos. Unsere Filipinos. And then our Koreans. Unsere Koreaner, and our Romanians, unsere Rumänen, and African, and whatever, unsere Afrikaner und alle anderen, diese Unterschiedlichkeit, makes us unique. Die macht uns einzigartig. And uniqueness is a beauty with God. Und Einzigartigkeit ist schön in den Augen so Gottes. I would just like to encourage us, ich möchte uns also ermutigen, that it takes humility, es erfordert Demut. John chapter 12, Johannes 12. You know, we can pull back into isolation. Wir können uns verkriechen und zurückziehen in die Isolation. We can say, we don't need anybody. Wir können sagen, wir brauchen keinen. We are gonna be unique. Wir werden einzigartig sein. You see, you cannot be unique by yourself. Du kannst nicht einzigartig sein, wenn du allein bist. You're just gonna be a blank page. Du wirst einfach nur ein unbeschriftetes Blatt bleiben. And the more we withdraw und je mehr wir uns zurückziehen from the body of Christ, vom Leib Christi and all that God is doing in the world, und von all dem, was Gott in der Welt tut, the less and less will experience the uniqueness that God has called us to. Dann werden wir diese Einzigartigkeit, zu der uns Gott berufen hat, immer weniger erfahren. I mentioned last week that there are four movements of God in the world today. Great moves of God. Und ich habe letzte Woche erwähnt, dass es jetzt vier großartige Strömungen Gottes in der Welt gibt. No denominational barrier can stop this move of God. Und keine konfessionelle Grenze kann das aufhalten. It just blows through everything. Sondern das breitet sich in der ganzen Welt aus. Through every und überwindet jede Barriere. Small groups. Kleingruppen. The move of God among small groups has penetrated every denomination. Das Wirken Gott durch Kleingruppen hat jede Konfession durchdrungen. It's a move of God. Das ist ein Wirken Gottes. The second one, the worship movement. Und dann die Anbetungsbewegung. Places like Hillsong and these Hillsong. Different ministries that have been raised up by God. Und diese Gemeinden, die Gott berufen hat. And their music just goes through every barrier imaginable. Und ihre Musik überwindet jede mögliche Barriere. Another movement. Und eine andere Strömung. Seeker sensitive. Dass man eben die Bedürfnisse der Suchenden berücksichtigt. It doesn't mean that our services become we make our service for the unbeliever. Das heißt jetzt nicht, dass wir unseren Gottesdienst nur auf den Ungläubigen ausrichten. It means that we are sensitive to the unbeliever in our midst. Sondern das heißt, dass wir einfühlsam sind gegenüber den Ungläubigen in unserer Mitte. And we want them to feel at home. Und wir möchten, dass sie sich als zu Hause fühlen. This is also blown through the world. Und das hat sich auch in der ganzen Welt ausgebreitet. And the last one is the purpose-driven movement. Und das letzte ist Bewegung mit einer Leben mit einer Vision. There are purpose-driven Catholics, es gibt Presbyterians, Katholiken, Methodists, Presbyterianer Baptists. Und Baptisten und Methodisten mit Vision. A healthy church is a balanced church. Eine gesunde Gemeinde ist eine ausgewogene Gemeinde. And balanced churches or healthy churches grow. Und gesunde oder ausgewogene Gemeinden wachsen. I got an email this morning and someone said to me, ich habe heute eine E-Mail gekriegt, jemand hat geschrieben, happy. Ich bin so froh. No, I was talking to someone last night. Right. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen. They said, I came back to the church, und er hat gesagt, ich bin zurückgekommen zur Gemeinde und ich habe niemanden gekannt, keinen einzigen. They said, I was so blessed to see that the church is growing. Das hat mich so gesegnet zu sehen, dass die Gemeinde wächst. And they said, my church is dead. Und er hat gesagt, meine Gemeinde ist tot. It's dead. Sie ist tot. And the person was so sad. Und der war so traurig. Why do churches die? Warum sterben Gemeinden? Because they want to be unique. Weil sie einzigartig sein möchten. But separate from exposure to a diversity. Aber sie möchten sich abschotten von dieser Diversität. When we pull back, wenn wir uns zurückziehen, and we live in a fortress, wenn wir in dieser Festung leben, with our little guns out the window, und wir halten unsere Gewehre beim don't Fenster come raus, in here, we're komm protecting nicht näher, who we are, wir müssen beschützen, wer wir sind, we'll never change, und wir werden uns nie ändern, we'll always be the same, wir werden immer so bleiben, wie wir sind, you will die. Dann wirst du sterben. The world is changing. Die Welt verändert sich. Trends are coming. Und Trends kommen und we gehen. Are adjusting. Und wir passen uns not an. In theology, nicht in der Theologie. Not in biblical revelation, nicht in Bezug auf biblische Offenbarung. But in our methods, aber im Hinblick auf in unsere Methoden und auf unseren Ausdruck. Maybe in our appearance, vielleicht auch durch unser Aussehen. And the more we expose ourselves to a diversity, und je mehr wir uns dieser Unterschiedlichkeit, Verschiedenheit aussetzen, the more our uniqueness as a church will come out. Umso stärker wird unsere Einzigartigkeit als Gemeinde zum Ausdruck kommen. This burns on my heart. Und das ist wirklich ein brennendes Verlangen in meinem Herzen. I prayed this prayer to God. Und ich habe dieses Gebet gesprochen zu Gott. Ich habe gesagt, Gott, what is your purpose for my life? Was ist dein Plan und deine Absicht für meinen Leben? First thing God said is, und das Erste, das Gott gesagt hat, war, progressive, so ask, seek and knock. Das ist eine Steigerung. Bitte klopfe an und suche. Okay, I'm asking. Okay, ich bitte. I got that right. I'm asking now. Okay, what else? Was noch? My purpose for you, meine Absicht für dich, is to be a servant everywhere you are. Meine Bestimmung für dich ist, dass du ein Diener bist, überall wo du bist. So that my people, I don't have it here. Damit mein Volk, so that my people will experience the fullness of God. Damit mein Volk die Fülle Gottes erfährt. Through your service. Durch deinen Dienst. I said, okay. Ich habe gesagt, be okay. Be a servant everywhere I am. Ein Diener zu sein, überall, wo ich bin. And then, just recently, he added one more point to it. Und vor kurzem hat er da noch einen Punkt dazu gesagt. Okay, what is your purpose? And then it came was so clear. Was ist deine meine Bestimmung für mich? To have a church, eine Gemeinde zu haben, that is so unique, die so einzigartig that it can ist, be a model, dass sie ein Modell sein for kann so many other churches, für so viele andere Gemeinden in the region, wherever. In der Region oder egal wo. Do you imagine someone comes in and they say, Könnt ihr euch vorstellen, jemand kommt herein und sagt, we love your church. Wir mögen eure Gemeinde so sehr. Why is it so special? Warum ist sie so besonders? Well, we got a little bit of this from Calvary Chapel. Wir haben ein bisschen was uns bei der Calvary Chapel ausgeschaut. That's a little bit from Rock Harbor. Das haben wir von Rock Harbor That's kopiert. A little bit from Andy Stanley. Das ist ein bisschen was von Andy Here's Stanley. A little bit from Josh McDowell. Und das ist ein bisschen was von Josh That's McDowell. Kind of like the Mariners. Und das ist ein bisschen wie bei den Mariners. This kind of like the Crossing. Und das ist ein bisschen wie bei Crossing. We got from the Grace Church down the street. Und das haben wir übernommen von der Grace Church. Pulled over from the Baptists and und das haben wir von den Baptisten. And the more crayons that we have. Und je mehr Farbstifte wir haben. And this is where the cross comes in. Und hier kommt das Kreuz zum Tragen. Like, are we afraid? Haben wir Angst? To say that we are the effect of everyone's portion. Zu sagen, dass wir das Ergebnis vom Beitrag jedes Einzelnen sind. Like, we did not create ourselves. Wir haben uns nicht selber geschaffen. Everything we are, we drew from the body of Christ. Alles, was wir sind, schöpfen wir aus dem Leib Christi. It's not us. Es sind nicht wir. It's just the Lord. Es ist der Herr. I mean, all we did is continually learned. Alles, was wir gemacht haben, ist, dass wir nie aufgehört And haben zu lernen. Learning. Und wir lernen noch immer. And we want to learn. Und wir möchten noch mehr and lernen. Someone comes along and does something like us, and we think, oh my goodness, they did it like we do it. Und wenn jemand kommt und er macht etwas so wie wir, dann sagen wir, toll, die machen es so wie wir. And they're unique. They took a little bit from us. They und took die sind auch from einzigartig. Him. Und sie haben sich ein bisschen was von uns abgeschaut und ein bisschen was von jemand anderem. And suddenly we're experiencing everything that God wanted us to be. Und plötzlich erfahren wir alles, was Gott wollte, dass wir sind. But if a corn of wheat does not fall to the ground and die, aber wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, it will abide alone. Wird es allein bleiben. If we don't humble ourselves, wenn wir uns nicht demütigen and die to our pride, und wenn wir unserem Stolz nicht absterben and die to glorying in ourselves, und wenn wir dem gegenüber absterben, dass wir uns selbst trümmern, dann werden wir einfach nur allein bleiben. And eventually shrivel up and bear no fruit. Und schließlich schrumpfen wir zusammen und tragen keine Frucht. But if we embrace the body of Christ, aber wenn wir den Leib Gottes umarmen und umfassen with all our hearts, mit ganzem Herzen and say, Lord, und wenn wir sagen, Herr, we are yours, all the glory to you. Herr, wir gehören dir und dir gebührt alle Herrlichkeit. We want to be a little bit like them. Wir möchten ein bisschen so sein wie die. We love that about them. Und uns gefällt das we an denen. We love that about them. Und das an diesen. We love that man's teaching. Und uns gefällt es, wie dieser Mann lehrt. Oh Lord, o Herr, help us to continually learn. Hilf uns, dass wir immer weiter lernen. We will be a very, very unique church. Dann werden wir eine sehr, sehr einzigartige Gemeinde sein. And hopefully we will encourage others to be as unique. Und hoffentlich werden wir auch die anderen dazu ermuntern, genauso einzigartig zu sein. That's all I wanted to share. Das wollte ich nur sagen. Just wanted to encourage us that let's not be afraid. Ich möchte uns einfach nur ermutigen, haben wir keine Angst, to embrace the body of Christ around the world. Den Leib Christi auf der ganzen Welt zu umfassen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight. Wir danken dir heute Abend for all that you're doing in the world. Für alles, was du auf der Welt tust. So many wonderful ministries. In so vielen wunderbaren Gemeinden. Billy Graham. Josh McDowell. So many that we've read about. In so vielen, über die wir gelesen haben oder von denen wir gehört haben. So many wonderful churches. So viele wunderbare Gemeinden. We think of Pastor Jeff in Indonesia tonight. Wir denken an Pastor Jeff in Indonesien. And we pray for him, Lord. Und wir beten für ihn. Father, we want to be everything you want us to be. Vater, wir möchten genauso sein und alles sein, was du we von want to uns fall möchtest. To the ground wir möchten zu Boden fallen and die to our pride und unserem Stolz absterben and humble ourselves before you und uns demütigen vor dir and receive from you und von dir empfangen through your body around the world. Durch deinen Leib auf der ganzen Welt. We might be taught damit wir gelehrt sind things that we don't know. Und lernen Dinge, die wir nicht kennen. That we might bear fruit damit wir Frucht tragen for your glory. Zu deiner Herrlichkeit. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. We just commit this to you. Und wir empfehlen dir das an. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.